Zeit fühlt sich befallen vom Leid. Erreicht man den Zenit der Dummheit, flüchtet man vor der Wahrheit. Tonight we kill the pure on the front floor. Our deadly Rembrandts, face to face without a trace. Auf mit der Zeit bleibt die Ungewissheit. Sitzen sie in ihrem Willen, hängen sie an ihren goldenen Ketten. Tonight we kill the pure on the front floor. Italian brands, face to face without a trace. Korpulent, dekadent. Ihr Gewinn ist opulent. Die Etikette ist immer präsent. Menschlichkeit dafür nicht existent. Tonight we kill the pure on the front floor. Our deadly Rembrandts, face to face without a trace.